Und ich bin das musikalische Irrfahrt. Leipziger Liederszene Teil 2. Heute mit dem Schauspieler und Chansonnier Heinz Martin Benecke. Ist wer zu hängen in Paris? Es erkläre bien sûr, je suis parisienne. Ah, die Leipziger Liederszene umfasste zu DDR-Zeiten weit über 80 Liedermacher. Man nannte Leipzig deshalb auch die Capitale du Chanson, weil die Leipziger Interpreten die meisten Preise zum Le Contest du Chanson in Frankfurt oder abfassten. Und vor allem, weil es hier eine inhaltliche, formelle und künstlerische Vielfalt gab. Mais c'est sûr, ils étaient mieux que nos interprètes. Mit der keine andere Ostmetropole aufwarten konnte, der Cretin Provincial. Durch die Sendung führt sie Andreas Bollenspiegel alias Dieter Kalka. Peter, komm heute Abend zum Hafen. Wenn die Schiffe schon schlafen, Peter, sind wir wieder am Hafen. Denn grünen Kakadu, der singen Mädchen und Matrosen eine Melodie, die jeder kennt vom Küssen und vom Kosen. Und der Johnny schenkt der schwarzen Jenny dunkelrote Rosen. Peter, komm heute Abend zum Hafen. Peter, wenn die Schiffe schon schlafen. Peter, sind wir wieder am Hafen. Denn im grünen Kakadu, da singen Mädchen und Matrosen. Seit eine Melodie, die Hüfte und von Rosen. Und der Johnny schenkt der schwarzen Jenny dunkelrote Rosen. Da singen Mädchen und Matrosen eine Melodie, die jeder kennt vom Küssen und vom Kosen. Und der Johnny schenkt der schwarzen Jenny dunkelrote Rosen. Peter, komm heute Abend zum Hafen. Peter, wenn die Schiffe schon schlafen. Sind wir wieder am Hafen? Peter, sind wir wieder am Hafen? Wir hörten hier die älteste Leipziger Boygroup, die vier Jollies. Das muss ja Mitte des 20. Jahrhunderts gewesen sein. Richtig. Heinz Martin, von den vielen Berufen, welche du ausgeübt hast, gehört Maschinensetzer dazu. Aber du bist über die Schauspielerei zum Singen gekommen oder vorher schon? Wie war das? Ja, wir haben es ja gerade gehört, nicht? Über die vier Jollies im Clubhaus Heinrich Budde, wie es damals hieß, heute Buddehaus. Dort haben wir zu viert 3 Jahre lang Musik gemacht, Sonnabend und Sonntags, und immer vollen Saal gehabt. Und haben dann auch einen Wettbewerb gewonnen bei Heinz Quermann. Was, bei Heinz Quermann? Ja, bei Heinz Schlagerwettbewerb, oder? Waren wir die besten jungen Talente im Bezirk und kriegt dann sogar ein Angebot, Musik zu studieren. Das wurde gefördert. Und wir haben aber dann trotzdem weitergemacht auf Clubhouse-Ebene, wie das damals hieß. Und haben uns dann so weit entwickelt, dass aus uns allen was auch geworden ist in dieser Richtung, sagen wir mal. Ja, das war das eine, ne? Und dann übers Elternhaus bin ich zur Musik gekommen, aber hauptsächlich, wie du schon gehört hast, über Tanz und die Jazzmusik. Wir haben viele Jazztitel auch gespielt, manchmal so, dass sie auch bei den Tanztiteln dann gar nicht mehr getanzt haben, weil es einfach von der Interpretation her für sie zu schön war. Also wir waren da völlig losgelassen und haben auch unberufen viele Westtitel durchgekriegt. Und das war der zweite Hang zur Musik. Und der dritte Musik, die dritte Musikrichtung, das war eigentlich im Zusammenhang mit der allgemeinen Unterhaltungskunst und Kunstsituation. Ja, auch über ganz einfache Alltagsschlager, heute vielleicht genannt Volksmusik. Und allem voran der Kötschenbroder Express, da war von Udo noch keine Rede. Den haben wir gesungen und eine Parodie also auf das, was heute bekannt ist als Sonderzug nach Pankow. Der Kötschenbroder Express, das war eine unserer Zugnummern und dazu noch viele andere, die ich dir vorhin geschenkt habe, auf der kleinen privaten CD. Und neben dieser Boygroup gab es auch noch ein Kabarett, das heute immer mal wieder in die Medien gerät als Legende, ja, der Rat der Spötter. Mhm. Und mit dem es in der Ulbricht-Ära ja auch ziemlichen Ärger gab. Wann war das und was ist da passiert? Mhm. Ja. Der Begriff legendär, viele okkupieren ihn ja sehr gern, ist vielleicht in der Form richtig, dass das also doch ein ziemlich großes Landesereignis war, als wir wenigstens die sechs wichtigsten Mitmacher dort 61 verhaftet wurden. Vorher aber haben sich ganz einfach 20 junge Leute getroffen, die dann 61, wie wir das heute sagen, Maueropfer waren und Opfer des Präzedenzfalles, den Diktaturen immer praktizieren, dass wir also verhaftet wurden im Zuge der miserablen Situation, politischen und auch ideologischen, wie es damals hieß, aber natürlich auch der sozialen, wie wir wissen es ja, 1961, als die Mauer gebaut wurde. Und da wurden wir ein paar Tage danach einfach geholt, eingesperrt. Und gab natürlich dann riesige Konflikte, weil wir ja quasi schon relegiert worden waren, ohne dass ein Urteil feststand. Das heißt, sie hatten uns noch nicht vernommen. Das hat dann 9 Monate gedauert, bis sie aus uns das rausgeholt hatten, durch unter anderem auch Einzelhaft, was sie wissen wollten, dass wir nämlich konterrevolutionäres Kabarett gespielt haben. Mit einem Gutachten des Rektors der Theaterhochschule. Guck an, der war auch involviert. Der war involviert. U-Haft in der DDR war ja nun kein Zuckerschlecken, du hast das angedeutet. Mhm. Wie ging es weiter? Das nach dem nächsten Song. Was hören wir jetzt? Was hast du rausgesucht? Als nächstes habe ich sozusagen, das ist etwas, was, das ist eins meiner, so nennen wir das mal, schönsten Lieder, wie das jeder von sich auch weiß. Ich nenne es das Hohelied auf alle politischen Scharfmacher, à la Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Und zur Haft in der DDR, wie du das so allgemein auch ansprichst, das war kein Zuckerschlecken in dem Sinne. Es war ja vor allen Dingen aber eben auch Folter, die Einzelhaft, die jeder hatte. Es war also, es ist oft genug darüber gesprochen worden, aber es ist nie zu löschen, weil es ja natürlich Hinterlassenschaft in deiner Seele hat. Es war also Knast, wie er im Buche steht. Und jetzt können wir das Lied mal spielen. Wiesen bei Böhlen sind voller Lieder, leg dich nur einmal hinein. Und wenn es auch stinkt und die Grashalme kleben, wir Menschen richten uns ein. Es kann ja nicht jeder den Süden erreichen, es gibt noch den Greis und das Kind. Es gibt noch den Eid, den Kranken zu pflegen. Es schwanken die Halme im Wind. Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein niedliches Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem ernsthaften Gesicht. Der Wein, den ich trinke, reblaus benebelt, der Kuss vielleicht AIDS infiziert. Die Sonne, die Smog verdunkelt uns leuchtet, der Champignon kontaminiert. Das Wasser, dem Müllgrund der Erde entrissen, die Augen geschwefelt und wund. Und schau, meine Hose läuft schon bald übers, raspeln die Biber im Grund. Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein niedliches Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem ernsthaften Gesicht. Wenn tiefe Erbitterung über die Heimat meine Seele traktiert, hast du schon immer mit deinen Worten meine Schmerzen halbiert? Hoffnung, Gelassenheit, Trauer und Freude, alles braucht seine Zeit. Treibst du mit mir das Schauspiel der Liebe in die Unendlichkeit? Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein niedliches Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem ernsthaften Gesicht. Ja, so ist das, sage ich mal. So hat uns eben auch dann ein Pianist, den wir hier im Hintergrund hören, ist es Stefan König, ein anderer Pianist in diesem Kabarett, hat uns ans Messer geliefert als IM. Soweit gehen Freundschaften und in dem Zusammenhang eben ist das mein Weg gewesen durch die Freundschaften mitten hindurch. Es ist sehr schön, dass bei dieser Gelegenheit eben auch mal Stefan König mit erwähnt wird, der zusammen mit Christiane Lauer hier dieses Lied begleitet hat im bisher letzten Chanson-Café, das wir hatten im Café Grundmann. Und also wie gesagt, über die Laienkunst, dann über ein Kabarett übrigens, damals im Verlade- und Transportanlagenbau Leipzig, das hieß Rote Blusen, über Kampflieder, über die Studentenbühne der Karl-Marx-Universität und nur Auftritte, wie du sie auch kennst, Dieter, in Kleinkunst und Partykreisen. Bin ich eben zur Musik gekommen und auch vor allen Dingen natürlich dann später zur Schauspielkunst. Und du warst ja ziemlich lange am Leipziger Schauspielhaus, ne? Zwei Jahrzehnte oder noch länger? Nein, 66 bis 83. Aber die Jahre auf der sogenannten Bühne, wie man das dann so sagen wir, als Resümee bezeichnet, das waren natürlich mehr, weil ich ja jetzt schon ein alter Knabe bin. Und du hast alle großen Rollen gespielt oder was sind deine Hauptrollen gewesen oder die wichtigsten für dich? Also, sagen wir mal so, natürlich spielen die eine große Rolle und es ist auch richtig, dass man das so sagt, aber jeder hat eben einzelnen eine Auswirkung, wie auch jedes Lied. Manchmal ist ein Lied schon alles, was jemand singt. Manchmal ist es nur ein Wort, was jemand erfindet oder so. Also bei mir waren es solche Rollen wie zum Beispiel Mortimer in Maria Stuart. Dann habe ich mal eine Weile Hamlets Freund gespielt, Horatio. Just im Minna von Barnhelm, meine schönsten Rollen, sagen wir mal, oder so, die am wirkungsvollsten, aber auch am lehrreichsten war in einer Operette für Schauspieler nach dem fantastischen Offenbach, nach der, ich nenne, das ist glaube ich eine Opera Comique, Die schöne Helena, da habe ich da den Paris gespielt, also den männlichen Helden, zusammen mit Barbara Trommer, die jetzt ja viele Jahre schon im Parallelkabarett der Pfeffermühle, die mit uns so sehr verbündelt war damals in den 60er Jahren, bei den Akademikern spielt. Und dann habe ich gespielt zum Beispiel, sehr interessant und schön war für mich und ausschlaggebend, die große Begegnung mit einer Rolle eines Narren von Shakespeare. Der Narr in den Shakespeare-Stücken hat ja, wollen wir mal sagen, all das eigentlich begründet, was heute die Welt über Clowns spricht. Der Clown, der heute auch herhalten muss als Spottname für alle möglichen eben seltenen und erfolglosen, aber eben auch manchmal sehr erfolgreichen Politiker. Der Clown, also diese Clownsrolle, die war bestimmend überhaupt für meine, für mein ganzes späteres Leben. Und naja, dann habe ich auch mal eine Rolle gespielt in meinem eigenen Stück, das ich geschrieben hatte und das mit Hilfe Professor Kaisers. Was war das für ein Stück? Das war ein Märchen nach Andersen, Der Soldaten das Feuerzeug. Das hat mich so interessiert, mir das selber zu schreiben, weil ich eben gedacht habe, nun kannst du vielleicht, bist du so alt, dass du vielleicht bei der nächsten Inszenierung einen Mephisto spielen darfst oder so. Oder gar den Faust bei einem bestimmten Regisseur eben, den ich mir dann so innerlich dachte. Und als dann der Besetzungszettel hing, da bin ich ganz traurig in meine Küche gegangen, habe angefangen, mir das Stück selber zu schreiben. Habe ich ein Märchen genommen nach Andersen. Und siehe da, der hat sich wunderbar entwickelt und ist heute, das ist jetzt ein bisschen Klingelei, so im Gespräch ist ja auch Klingelei, nicht wahr? Ist heute das tatsächlich meist inszenierte Popmusical für Kinder in ganz Deutschland geworden. Aha, wo wird hat das noch Weg gespielt? Gemacht. Zum Beispiel die letzten, was heißt die letzten, so viele sind es nicht gewesen dann in Gesamtdeutschland. Aber vorher ist es an vielen Bühnen auch der DDR gespielt worden, nachgespielt worden, wie das so heißt, und ist dann sogar gelandet bei dem Verlag Schott. Das ist für alle Musiker ein Traumwort. Das ist die Förderung in sich. Wer bei Schott verlegt wird, der wird erstmal gelesen oder gehört. Ne? Aber ich bin da eben als Textautor da hineingerutscht und das war für mich eben ziemlich wichtig. Und in einer dieser Rolle habe ich dann auch mal selber gastiert in Leipzig. Als jemand krank geworden war, habe ich meinen eigenen Apotheker gespielt. Wir können uns ja jetzt mal so... Ja, da du es geschrieben hast, musstest du den Text ja nicht auswendig lernen, oder? das denken viele. Denkst du, Puppe? Du musst, ja. Das musst du lernen wie einen fremden Text. Erst schreiben und dann im Gegenteil. Wenn du dann ihn lernst, hast du ja immer noch die Strichfassung und die vielen anderen Worte mit, die du früher gestrichen hast. So ein Manuskript sieht ja so aus wie ein durchgestrichener Brief. Ne? Und wenn du dann nicht zufrieden bist mit dem Text, musst du noch korrigieren und dann sagst du, nee, das... Doch, das darfst du ja dann. Das ist das Einzige, wo du Narrenfreiheit hast. Sonst ist es natürlich streng verboten. Okay. Besonders bei den Meistern wie Shakespeare und den Gegenwartsleuten, die sagen, nein, das habe ich nicht geschrieben. Das wird anders gespielt. Und wenn sie das Wort Schuft auswechseln und gegen das Wort du Nulpe, dann ist das für mich, das ist nicht das richtige Wort. Ich ziehe mein Stück zurück. Alles erlebt. Hast du erlebt? Ja, ja. Na wunderbar. Also da hast du ja wirklich dramatische Jahre am Schauspielhaus. Ja, Schauspiel ist Liedermacherei hoch 10, okay. Sag ich mal. Also war die nächste Song, dann geht's weiter. Ja, und zwar hier aus dem Stück, wie ich sehe, in unserem kleinen Laufplan hier. Das können wir doch gleich mal spielen, ne? Ja, was hast du? Sie hören jetzt aus dem Demonstrationsband des Märchens nach Hans Christian Andersen, zugeschnitten und zubereitet für die heutige Jugend als Popmusical, Der Soldat und das Feuerzeug. Es singen Barbara Trommer und ich. Gefesselt stehen sich die Prinzessin und der Soldat gegenüber und nehmen Abschied. Musik für dich. Auch der Wirt ist tief ergriffen. Einsam stehe ich vor den Resten meiner schönen Gastwirtschaft. Und den besten von den Gästen hat man mir hinweggerafft. Traurig nehm ich von dir Abschied und ich steh betrübt am Thron. Denn ich muss am Ende sehen, dass ich einen Freund verlor. Nun ade, du Soldat, du warst freundlich Soldat, du warst tapfer und mutig, das weiß ich. Nun ade, du Soldat, und vergiss nicht, Soldat, deine Liebe im Gasthaus zum Haifisch. Nun ade, du Soldat, du warst freundlich Soldat, du warst tapfer und mutig, das weiß ich. Nun ade, du Soldat, und vergiss nicht, Soldat, unsere Liebe im Gasthaus zum Haifisch. Drei. Über den alten Kaiser, also den ehemaligen Intendanten der Leipziger Theater und Mitglied des Zentralkomitees der SED, also einem sehr mächtigen Mann in Ostdeutschland damals, gibt es hübsche Anekdoten. Hast du da mal eine auf Lager? Ja. Na gut, also es sind sehr, sehr viele. Ich sag mal, seine ganze Arbeit war eine einzige Anekdote für mich, aber gut. Aber auch eben, wie gesagt, er war total musikinteressiert und hat also mir die Riesenfreude gemacht, dass er eben den Soldaten und das Feuerzeug mit der Musik von Thomas Birkholz eben angenommen hat zur Aufführung in Leipzig. Und damit war überhaupt der Einstieg möglich. Was heute das Geld macht, hat damals eben ein Wort gemacht. Des Mächtigsten über ein Kunstprodukt. In dem Sinne sind meine Gefühle nicht gesplittet über ihn. Aber lass mal von den Anekdoten, die Beleidigenden weg. Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Es geht meistens natürlich um die berühmten Wortverwechsler, die im Eifer der Probe passieren, auch bei anderen Intendanten und Leitern und Menschen überhaupt. Ich erinnere an eine schöne Anekdote, die wir im Schauspielstudium hatten. Sind wir eines Tages zum Szenenstudium, zum Menschenbeobachten in die Stadt gegangen, 4 Stunden lang, das gesamte Studienjahr, und hat jetzt also Anekdoten provoziert und mussten die dann anschließend nachspielen am nächsten Tag, 4 Stunden lang. Das war Schauspielunterricht in der Schauspielschule Leipzig. War sehr, sehr interessant und schön, Theaterhochschule Heinz Otto. Und haben uns dann vorgenommen, was machen wir jetzt mal, stinklangweilig. Ach, wir gehen jetzt mal in den Zigarettenladen und verlangen eine Zigarettensorte, die es nicht gibt. Ich muss das jetzt ein bisschen so erzählen, damit die auch hören, was wir hier spielen. Und das machen wir mal so. Ja, los, da gehen wir da rein. Hast du eine Idee, wie können wir die nennen? Ach, das ist egal, Trabok. Nennen Sie Trabok, das will ich egal und so. Und guten Tag, ich möchte bitte eine Schachtel Trabok. Haben wir nicht. Oh, das tut mir leid. Denkst du, hast du gesagt. Der Verkäufer sagt, oh, das tut mir leid, die kommen erst um 10. Nee, der war gut. Weißt du, der war gesagt, vorbereitet. Der wusste, dass hier kommt. Da kommen wir da noch mal. In Wirklichkeit war es so. Der hat natürlich gedacht, das ist eine neue Sorte. Und an dem Tag hatte er angekündigt bekommen, es kommt eine neue Sorte raus in der DDR. Und da gab es ja nur 5, 6. Und Dubek hieß eine. Und da hat er gedacht, Trabok ist die neue, die heute kommt. Tut mir leid, die kommt erst um 10. Ja, prima. Also, und in dem Zusammenhang gibt es Erinnerungen an Kaiser, der eben diesen berühmten Satz gesagt hat, das musst du jetzt spielen, diesen Monolog wie Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel. Und dann eines Tages sagte er, das ist kompliziert, dass wir das jetzt über die Bühne bringen, denn die Menschen, die hier so reden, die gehören eigentlich diesen imperialistischen Genossenschaften, den Reibeisengenossenschaften gehören die an. Ja, und uns hat er mal empfohlen in einer Probe, Aber mein Lieber, das war Teamwork, wie sie im Buch steht, natürlich so eine Probe. Ne? Das war voller Intimität auch und so weiter. Und völlig entgeistert über die leichten sächsischen Anklänge in seinem eigenen sächsischen Theater. Als eigener Sachse sagte er, das gefällt mir überhaupt nicht, wie ihr sprecht. Ihr müsst euch einen Gurken besorgen. Klar? Kork, meinte er. Kork, ja. Ihr müsst euch einen Gurken besorgen. Wir haben uns früher als junge Studenten haben wir uns einen Gurken genommen, haben den sich in die Zähne gelegt und dann gesprochen. Weißt du? Dann gesprochen. Also das war diese berühmte Sache. Gut, wir hören jetzt die Containerballade und dann geht's weiter. Weniger als Songwriter, würde man heute sagen. Damals sagte man Liedermacher. Ja, warte mal, das hier. Ja. Johnny! Richtig. Graf Rotbart! Container zu Reutnitz hat heute geschwollene Augen. Matratzen, Gamaschen, Vulkanfieber, Koffer und Kopfhörer, die nichts mehr taugen. Ach, brächte doch einer ein Weib für ihn her, mit riesigen Brüsten und Locken. Er legte sich seinen Scheitel nach links und legte den Sumpf in sich trocken. Und kaputt wie der und kaputt wie der Schrott, der sein Leben nun ist, sitzt er da zwischen Sperrmüll und Asche. Den Magneten am Hals und die Axt am Gesäß und den Schnaps in der Thermosflasche. Und er singt. Schlaf, mein Schnurzel, schlaf euren. Still und dumm sollst du sein. Häuslich und ängstlich dazu, dick wie das Schwein und die Kuh. Schlaf nur und blinzele nicht, Freiheit liegt nicht auf dem Tisch. Darum bitte ich dich, kack in die Hose. Er baut sich sein Chambre aus Plüsch und aus Blech und er redet mit Kindern und Katzen. Und Gott hat den Tisch mit Tapete gedeckt und im Straßendreck zwitschern die Spatzen. Und dann kriecht er in seine Staatsuniform. An der Männerbrust wackeln die Orden. Er wäre so gern a very important person. Oder Fips, der Affe, geworden. Und kaputt wie der Schrott, der sein Leben nun ist, sitzt er da zwischen Sperrmüll und Asche, den Magneten am Hals und die Axt am Gesäß und den Schnaps in der Thermosflasche. Und er singt. Schlaf, mein Liebling, schlaf euren. Der Papi singt ja so feiern. Wahrheit und Dideldumdei. Die Gedanken sind frei. Dass du dir, wenn du sie weißt, nie mehr die Lippen zerbeißt. Bis dir die Nacht dieses Lied über die Äugelein zieht. Das habe ich für all die Ritter von der traurigen Gestalt in der DDR, geschrieben, die Containerballade. Wir hörten sie hier mit Stefan König und Christiane Lauer. Ja. Da sind wir jetzt bei der Liedermacherei gelandet. Du als Chansonnier ab 1983 freiberuflich und nahmst auch gleich an den nationalen Chansontagen in Frankfurt-Oder teil, erhieltst da sogar Preise. Danach gab es Plattenaufnahmen und Fernsehsendungen. Wie lief das ab? Es gab, nachdem ich mir die ersten 5 Lieder selber geschrieben hatte, aus dem Schauspielbetrieb bin ich ausgestiegen, von mir aus, das war sehr schwer. Und dann habe ich mir eben die Lieder geschrieben und habe dann in Frankfurt eben Gott sei Dank sofort einen Preis bekommen, sodass ich dann weitermachen konnte auf dem Gebiet, sagen wir mal so. Das hieß der Bronzene Lorbeer des Fernsehens der DDR, der dort daran interessiert war, dann auch eine Fernsehsendung zu bekommen. Da hatte ich dann sogar eine Solosendung, das war sehr schön. Und dann hatte ich noch im Laufe der Jahre den Kunstpreis der Bezirkskommission für Unterhaltungskunst Leipzig bekommen, zusammen mit Helga Brauer, eine Leipziger Schlagersängerin. Und da hatte ich jemanden, der also regelrecht für mich also da ein Wort eingelegt hat bei der Kommission, die da aus der Kleinkunst dann eben mit Handheberei bestimmte, wer kriegt jetzt so einen Preis, ein sehr schöner Bronzepreis. Und das meine Material ist ja auch wichtig, nicht wahr? Zu dem also wenn Preis. Du heute all deine Orden tragen würdest, könntest du ja gar nicht stehen. Ja? Mann, oh Mann, Heinz-Martin. Einer ist sogar aus Meißelporzellan, du hast recht, ja. Und vor allem jemand, der so bühnenerfahren war wie du und ich meine, das Know-how vom Theater mitbrachte, du hast trotzdem an diesen Chanson- und Liedermacherwerkstätten teilgenommen, wo die ganzen Amateure eigentlich dabei waren, aber du als Vollprofi bist da trotzdem mit hingegangen und hast dich der harschen Kritik derer ausgesetzt, die immer was zu meckern hatten. Oder wie hast du diese Chanson-Werkstätten erlebt? Übrigens warst du dann ja auch Mentor für andere. Du hast ja Jüngere noch unterstützt. Ja. Da war doch diese Damenband. Ja gut, das war die sogenannte Professionalität natürlich auf dem Gebiet, sagen wir mal, des Gesangs. Das hat ja auch große Sprechanteile, Gesang. Und Sprechen hast du ja als Fach im vierjährigen Schauspielstudium. Und ansonsten war es so, dass natürlich Spezialkenntnisse, die man sich im Schauspiel erworben hatte, bei mir war es zum Beispiel eben die Musik oder andere Dinge, sagen wir mal, das geht ja bis in die Körperlichkeiten hinein, also es wird ja im Schauspiel auch sehr viel Artistik verlangt und diese ganzen Fragen, das hat dazu geführt, dass ich dann eben sogar anderen was bedeuten konnte, die dann eben gefragt haben, könnte ich dann eine Ausbildung kriegen. Und bin dann auch sogar an die Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy engagiert worden als Lehrer für Interpretation. Habe dort auch unter anderem zum Beispiel mal die Ines Krautwurst unterrichtet oder ich hatte eine Beziehung zu, was wir vorhin gerade überlegt haben, zu Mike Novak und den Kieselsteinen, die auch mal sozusagen ein bisschen von mir betreut wurden. Darstellerisch? Nee, sagen wir mal interpretatorisch. Das Fach hieß Interpretation. An sich ganz geistreiches Wort im Verhältnis zu dem, was vorher dort gemacht wurde. Und hatte dort auch Begegnungen mit auch zur Liederszene Leipzig gehörenden Thomas Hein und anderen. Also so ungefähr lief das. Und dann zu allem, was eigentlich nur noch fehlt, ist, dass du auch noch als Filmschauspieler unterwegs warst. Ja. Heute sehe ich es nicht mehr als sogenannte Muckerei, ne? Sondern das ist schon ein Teil der Selbstverwirklichung, wenn eben jemand, der Lieder singt, auch mal in eine Publikumsdiskussion geht, die dann mitgeschnitten wird und er hat dann quasi einen Fernsehauftritt in einer Runde, nicht wahr? In einer, sagen wir mal, kunstwissenschaftlichen Diskussionsrunde oder so. Also solche Sachen gehören dann automatisch mit dazu, dass man eben als Schauspieler dann eben sich freut, wenn der Film kommt und sagt, wir möchten sie gerne besetzen. Und zwar nicht nur, weil du so ähnlich aussiehst wie derjenige, den wir im Historienfilm brauchen, sondern weil wir gehört haben und wissen, dass sie das können und deswegen haben wir sie mit der Rolle besetzt. Ja, und da habe ich so meine, sagen wir mal, kleinen Rollen gehabt, mal Polizeiruf und aber manchmal ist es so, dass eben auch da vielleicht nur ein kleiner Auftritt schon sehr gut ist, dass man da eine wunderschöne schauspielerische Leistung zeigen kann, die dann ja für alle Zeiten im All ist. Da war noch ein Film, wo es um die SS-20 ging, und du sprachst auch ganz gern vom Friedensgebot des Liedermachers und hast auch zu diesem Thema die Torgauer Brücke geschrieben. Ich schlage vor, wir hören uns jetzt in die Torgauer Brücke rein und dann reden wir über den Kalten Krieg damals zwischen USA und Russland, und jetzt ist ja auch wieder die Temperatur etwas kühl zwischen Russland und Amerika, und dann können wir drüber reden nach dem Song, ja? Nach der Torgauer Brücke? Als hätte ich ihn gestern geschrieben, ja, so ist es. An der Torgauer Brücke trafen sie sich. Sie rochen nach Öl und nach Eisen. Sie hatten den Teufel persönlich besiegt und konnten es allen beweisen. Ihr Jubel kam nicht aus den Kämpfen allein, die sie gegen die Schlechter geschlagen. Neue Gedanken kamen zur Welt in diesen Maientagen. Denn der Teufel, das war doch die Menschfeindlichkeit. Borniertheit und Selbsternennung. Beschränkung und Bücherverbrennung. Verfälschung, Angst und Duckmäuse. Das wurde der Torgauer Brücke Symbol, doch dauerte es nicht lange. Die Siegesfreude erkaltete schnell, schon glühte wieder die Zange. Es kamen Raketen und Bomben zur Welt und feindliche Bilder nicht minder. Ich glaube, darüber lachen erst Kinder, deine Kinder. Doch dann nach vielen Jahren der Angst begegneten sie sich wieder. Sie kamen nicht als Soldaten daher, sie trugen ein anderes Mieder. Ein Mime war's und ein Anwalt des Rechts. Und wechselten Text und Besetzung. Und ritten wie Faust und Mephisto das Fass. Und spotteten der Verhetzung. Vor den Augen der Welt gingen sie auf sich zu, da glänzte die Brücke im Regen. Ich glaub, es stand Jesus dabei und moderierte die Reden. Die Ächtung des Teufels Zeuges begann. Die Botschaft der fleißigen Armen. Die Erde soll wieder allen gehören. Samt Kindern, Fabriken und Farmen. Lasst uns danken und tanzen dazu und schließt ins Gebet eure Bitte. Von allen zu lobenden Brücken der Welt sei die Torgauer die Mitte. Also das ist mir 1988 eingefallen, und da ich das Schlupfloch kannte, das Erich Honecker gesagt hatte, Atomraketen sind Teufelszeug, habe ich gedacht, gut, dann schreibst du mal was über den Teufel und das Teufelszeug und warum so viel Raketen existieren. Und habe das dann einfach mir so überlegt. Ich hatte Torgau ja fast erlebt in der Nähe von Leipzig und fahr dort mit meinen Kindern mehrere Male vorbei mit dem Auto, weil wir dort in der Nähe eine Freundin hatten, die dort wohnte. Und da habe ich gesagt, das ist die Brücke, wo sich die Russen und die Amerikaner begegnet sind, 1945. Ich war fast dabei, ich habe ihre Gerüche noch in meiner Nase. Und da sind die Amis gewesen und da die Russen sind die aufeinander zugegangen und haben bis jetzt nur geschossen gegen die Deutschen und haben sich plötzlich die Hände gereicht. Und jetzt geht es darum, dass wir ja auch beten müssen, dass die Begegnung zwischen Gorbatschow und Reagan, dass die etwas bringt. Und tatsächlich kam da doch das für alle, die ganze Welt überraschende Ergebnis, dass die sagten, also Einstieg in die Nullrüstung, Abrüstung 87, beginnt der atomaren Abrüstung. Und deswegen ist das so für mich eben auch ganz legendär und höchst aktuell, wo es wiederum eigentlich die große Kriegskrise in der Welt geht. Nicht nur um die Wirtschafts- oder um die Umweltkrise, sondern darum, um die Raketenkrise, die heute wieder besteht und sich wieder eben gegenüberstehende, mächtige Parteien einigen müssen, sich die Hände reichen müssen. Sonst geht gar nichts mehr. Und und deswegen habe ich gesagt, diese Brückenelegie, dass es nichts anderes gibt als eine Brücke im lebensgefährlichen Streit auf vielen Fragen zwischen ganzen Völkern, ist ja, wie gesagt, immerwährendes Lied. Und deswegen bin ich darüber sehr, sehr froh, dass ich das dann sogar versucht habe, eben auch öffentlich in einer Sendung im Leipziger Rundfunk ja, zu singen. Ja, also die Sendung, wollen wir kommen, Brücken schlagen, war das, ne? Können wir machen, ja. Und das war kurz vor der Wende, 88 war doch diese Sendung geplant. Ja, ja. Damals kurz vor der Wende mit oder ohne Zensur schon? Ja, was war ohne Zensur? Das ist die Frage, ne? Das ist eben auch das später fiel mir ein, dass da plötzlich, also während der Sendung, plötzlich hieß es, da, du kannst wahrscheinlich nicht auftreten, da ist ein Lautsprecher kaputt, 2 Jahre hatten wir nur. Ne? Ich habe gesagt, ich singe und ich kann das, ich brauche den Lautsprecher nicht. darauf hat mich Stefan König, der übrigens auch hier wieder gespielt hat, aufmerksam gemacht. Stefan König, der jetzt im Oktober wieder in Leipzig mit seiner Jazzband zum Lichterfest zum 9. Oktober spielt, nicht wahr? Und mit ihm zusammen, der hat mir das gesagt, du, da war doch vieles. Da wollten die sich linken, indem sie einen Lautsprecher und am nächsten Tag hieß es, wie das so ist, unter Interpreten und Verantwortliche, auch heute noch und so weiter, können wir das sagen oder nicht? Bist du Charlie oder bist du nicht Charlie? Je suis Charlie. Hast du den Mut oder hast du nicht den Mut, das zu sagen? Ja, und in dem Sinne, denn der Sender hatte es ja selber sogar mir vorgeschlagen, dass wir das mitschneiden, die Sendung. Und dann wurde das zusammengeschnitten? Und dann wurden nur ein paar Ausschnitte gebracht am nächsten Tag und mit dem Hinweis, da muss ich jetzt diskret genug bleiben. Du weißt, dass ich das nicht durchkriege, nirgendwo. Das Durchkriegen war dass die Aussage des kleinen Genossen gegenüber dem Funktionär, dass er es entscheidet, was gesendet wird. Und das kriege ich nicht durch und deswegen können wir nur Ausschnitte bringen. Natürlich die Torgauer Brücke erst recht nicht. Ach so. Das Kuriose ist ja, dass du dann nach der Wende selber 10 Jahre beim Nachfolger des Sender Leipzig, beim MDR, gearbeitet hast. Ja. Gab es da dann mehr ehemalige Genossen oder mehr Wendeaktivisten? Oder war das gar eine Reorganisation der Stalinisten? Das dann gleich nach dem nächsten Lied. Wir hören jetzt Heinz Martin. Was könnten wir jetzt spielen? Vielleicht letzter Versuch. Das nächste Lied, Dieter, das ist unterpegelig. Es rauscht. Es ist in für mich hoher Not entstanden, als du eines Tages kamst mit dem Dr. Rüdiger Heimlich von der Deutschen Welle und sagtest, hier ist jemand, der nimmt unsere Lieder auf. Und ich hatte es noch nicht gesungen. Es ist eine kleine Adaption an eine Zeile von Werner Schneider, der ja als westdeutscher Kabarettist hier in der Pfeffermühle aufgetreten war und ziemlich bekannter eben Musikjournalist, nennen wir es mal so. Und nach einer Zeile, wenn ich an Liebe denke, habe ich dieses Lied geschrieben, konnte es aber nie singen. Aber an dem Tag das erste Mal mit einem bescheidenen Klavier, du erinnerst dich, bei mir zu Hause oder bei dir. Und ich habe das so gesungen, als könnte ich es endlich frei singen. Es war 90. Ich wusste noch nicht, dass wir gewonnen hatten. Für mich war das ein Krieg sondergleichen, der Gang in Leipzig über den Ring. Denn ich wusste, wenn ich auf der Bordsteinkante stehen bleibe, dann sehe ich nicht wieder das Tageslicht, wenn es schief geht. Für mich war das als ehemaliger Knastologe der DDR ein ganz erregender und ein flehentlicher Tag. Und in dieser Flehentlichkeit kann ich mich jetzt so weit vorwagen, dass ich über das alles etwas aussage, habe ich mir das Lied geschrieben, was in dieser Zeit brannte, uns allen offensichtlich auch, aber unter den verdeckten Nägeln, um es mal so zu sagen. Und deswegen finde ich, man soll es spielen, auch wenn es sehr rauscht, denn es kommt ja über den Äther zu uns. Und du hast einen Mitschnitt, für den ich dir herzlich danke. Diese Aufnahme gehört zu meinen, man nennt das Erinnerungen und guten Erinnerungen. Wenn ich an Liebe denke, denke ich deinen Rücken. Das ist mein Land, hier weht ein Föhn. Und die enorme Landschaft deiner Brüste trägt Attribute sondersgleichen, traumhaft schön. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an Kinder. Ein graues Mädchen, das du nun geworden bist. Und Jesus Christus, den ich gern kopierte, weil er am Kreuz so friedlich wie ein Kind geblieben ist. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an stille Demut, an raue Hände, an ein leicht gesenktes Haupt. Erhobene Arme ohne Wehr und Wams und Waffen. Und an mein Volk, das immer noch sich selber glaubt. Ich will zum letzten Mal mein Leben neu beginnen. Die Häscher fraßen meinen Mut, muss ich gestehen. Und ohne Worte ist, dass ich nur Worte wählte, für die ich nicht bereit war, ins Exil zu gehen. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an keine Großen. In uns einsperrt wollen wir verrecken, als wenn nicht gewesen wäre. Mir ist das 2014 aufgefallen, als 25 Jahre Wende gefeiert wurde. Da ist in diesem MDR-Kultur kein einziger Liedermacher zu diesem Tag gespielt worden, obwohl es genug Kritische und Mutige gab, wie unter anderem dich, Heinz Martin. Die haben uns alle ignoriert, die dort saßen und die Programme geschrieben haben. Die haben Warner und Prost-Titel gespielt und getan, als ob es uns, die die Wende letztendlich auch mit forciert hatten, gar nicht gab. Aber ich würde gern nochmal die Wendezeit mir anschauen. Ich war nämlich 89 nicht für eine Wiedervereinigung. Wir wollten den Stall selber ausmisten. Hm. Du befürchtetest mit deinen Erfahrungen von 1953 und 61, dass die Sowjetarmee ihre Panzer nochmal auffährt. Ja, jetzt müsste man eigentlich eine Schweigeminute einlegen. Denn dieser Gedanke ist ja einfach erschreckend akut, dass Panzer neu auffahren und eben nicht nur Clowns dazu paradieren und Tambo-Major ähnlich sich über ihre Rüstungserfolge freuen wie kleine Kinder und man dann sagt, Mensch, ist es nicht schlimm, wenn unzurechnungsfähige, leicht verhaltensgestörte Politiker so viel militärische Macht in der Hände, in der Hand haben. So sage ich mir, ist es richtig? Das ist deswegen eben auch immer aktuell. Wird eben geschossen oder wird nicht geschossen? Also rundheraus, den Satz wollte ich mir gerne aufheben für für das Ende meines Buches, das ich seit 10 Jahren versuche. Die Leipziger Bordsteinkante war die Mauer durch die Herzen der Deutschen. Wir waren 70.000 und Gott sei Dank, wenn es nur 60.000 gewesen wäre, wäre es vielleicht daneben gegangen. Wer weiß es heute noch? Aber wer will es auch heute noch mal so herbeirufen, so beklemmend, wie es an diesem Abend eigentlich war? Wer nämlich auf der Bordsteinkante stehen geblieben ist, Dieter, konnte immer sagen, wenn es dann hart auf hart gekommen wäre am nächsten Tag: Ich habe nur geguckt. Aber wir haben gebrüllt, schließt euch an, weil wir wussten, wir brauchen jeden kleinen Tippelschritt, der über das Leipziger Pflaster latscht. Runter von der Bordsteinkante. 10 Zentimeter haben für meine Begriffe an diesem Tag den Blutmontag von Leipzig verhindert. Und das wäre für mich eindeutig ein neuer Kriegsbeginn gewesen. Denn wir hätten, das war mir klar, wie in Rumänien, die Volksarmee um Hilfe bitten müssen. Gegen die Ersten, die das Feuer auf uns eröffnet hätten. Und das waren die Soldaten des Ministeriums für Staatssicherheit. In 17er Reihen sind wir marschiert. Du weißt ja, und ich habe ja für diesen Tag, Gott sei Dank, den wunderbaren, auch inneren Beweis, ich war da. Ich habe nämlich Andreas getroffen. Reimann. Und wir haben uns traurig angeguckt, es regnete. Das war 8 Tage nach dem 9., wo auch noch nicht feststand. Wie schlägt der Zeiger der Waage um? Oder bleibt er in der Mitte? Wir haben uns dann auch gesagt, pass mal auf, wir sind heute noch mal dabei, aber das nächste Mal gehe ich nicht wieder. Jetzt sollen erst mal die anderen alle drankommen. Wir sind doch schon oft genug in Gefahr gewesen. Allerdings. So haben wir uns ermutigt, der Reimann, der ja auch gesessen hat. Und natürlich gab es die Liste von den Ersten, die sofort zu inhaftieren gewesen wären. Wie damals die Dekabristen, so weit gehe ich. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen, weil wir ja nicht berühmt sind. Nicht? Dekabristen waren es aber damals auch nicht, nicht wahr? Das kommt ja noch dazu. Du wirst ja so berühmt, wie oft du genannt wirst, nicht das, was du kannst. Das ist das Geheimnis des Managements, das uns heute so über quasi durch Leipzig treibt, nicht wahr? Naja, die Wendisten sind schon recht bekannt geworden, weltweit. Ja. Wir hören jetzt den nächsten Song, den das Weihnachtstraum. So ähnlich auf diese Situation eingeht, das ist mit einer auf einer CD erschienen über die Lieder der neuen Zeit, die rausgekommen sind, über die Liedermacher in der Ex-DDR. Da ist das Lied drauf. Leipziger Weihnachtstraum heißt das. Das ist eine Hommage an eigentlich Kurt Masur, bei dem ich nebenbei gesagt auch als Leipziger Lieder, als Mann der Leipziger Liederszene, an einem der nun wirklich auch legendären Sonntage im Gewandhaus mitgewirkt habe. Das weiß ich noch. Ist mir egal, was sie singen. Hauptsache ist, sie kommen und singen. Hat er durch seinen Chefredakteur mich wissen lassen. Und da habe ich 2 Lieder gesungen. Okay. Ja, und eins davon nimmt das ein bisschen mit in die Erregung dieser damaligen Zeit, wenn wir jetzt vielleicht auch leider in einer doch wesentlich heiteren Frühlingszeit, sagen wir mal, nicht so weit zurückschauen wollen. Aber wir können sie mal spielen. Ich laufe gehetzt durch nächtliche Straßen und schieße auf Kinder. Ich weine und schütte Stroh in die Krippe und komme dahinter. Das Schicksal Rumäniens ist mein eigenes in Gedanken und Wegen. Ich erinnere mich jenes Oktobertags, als Krieg in der Luft gelegen. Stille Nacht. Und es singt St. Nikolai in Asche und Rettung ist in weiter Ferne. Und es fliegt das Gewandhaus in den Himmel und am Christbaum glänzen Sterne. Und es klingt eine Sinfonie durch die Straßen, die ein Mensch dirigiert. Wenn jemals Musik Wunder bewirkte, so ist's hier passiert. Stille stille Nacht. Und sie sperren mich ins Pfefferkuchenhaus und kein Glöckner läutet Kunde. Und mitten ins Herz Stacheldraht und im Niemandsland hungrige Hunde. Auf dem Flügel steht ein Maschinengewehr und rattert durch die Nacht. Und dann hat mir ein Oberst der Securitate mein Geschenk gebracht. Stille Nacht. Neben mir grinst der Diktator im Panzer und ordnet den Kragen. Wie lange müssen wir noch die Kosten für seine Eitelkeit tragen? Und es öffnet der Himmel die Pforten, Vater, ich sehe dich lachen. Immer ist es auf Erden so, wenn Götzen zu Göttern sich machen. Stille Nacht. Und ich sehe den Weihnachtsengel erröten und dann sehe ich ihn flennen. Er ist Atheist, er hat noch niemals im Leben reuen können. So pack ich mein Päckchen mit Schokolade und Zuckererbsen nicht minder. Und Jesus kommt auf die Welt diese Nacht und in Bukarest weinen Kinder. Stille Nacht. Heinz Martin, wie viele Programme hast du aufgeführt? CDs, andere Werke wie Musicals, wir haben vorhin schon dieses Kindertheaterstück gehört. Was ist alles angesammelt worden in diesen vielen Jahren? Etwas sehr Schönes mit Stefan König zusammen. Der Versuch, ein Oratorium oder sagen wir, ein großes Gesangskonzert mit dem Rundfunkchor auf die Beine zu stellen. Es ist leider organisatorisch nicht gelungen. Nach der göttlichen Komödie von Dante und auch der Versuch, den kleinen Prinzen von Exupéry als Musical loszukriegen, mit Hilfe des ehemaligen Chefs der Oper. Maillère ist fehlgeschlagen, aber an Sachen, die gelungen sind, ist es also, wie gesagt, das Wichtigste für mich, dass, also man kann es fast ein Chanson-Musical nennen, denn es ist eben nun so im Gefolge meines Weges entstanden, dass Mädchen aus dem Ozean ein Chor-Konzert-Musical, also die Aufführung eines Musicals durch einen Mädchenchor nach der berühmten kleinen Meerjungfrau, das Mädchen aus dem Ozean, Unterzeile, unterm Horizont geht's weiter. Und dann verschiedene CDs eben, Feuersalamander, Man lebt nur zigmal, Pudelwitzer, Lullaby. Ne? Das könnte man eigentlich jetzt mal was draus spielen, wenn du Lust hast. Und ja, Lebenswerk wolltest du wissen, Lebenswerke. Ja, was auf eins mal gehen, die erste Stunde ist jetzt um. Und es hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass eine Stunde mit dir nicht reicht. Also wir beenden jetzt die erste Stunde und wir hängen dann noch eine zweite dran in 2, 3, 4 Wochen oder so. Müssen wir sehen, wenn wir das hier im Sender unterbringen. Also das wäre die erste Stunde mit Heinz-Martin Benecke. Ja. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war... Und ich bin das musikalische Irrfahrt. Leipziger Liederszene Teil 2 mit dem singenden Maschinenschlosser, Mitglied der ersten Boygroup in Ostdeutschland. Ein Einsdampf in allen Gassen, Heinz Martin Benecke. Il n'y a rien qui n'est pas fait. In der nächsten Sendung hören Sie am Dienstag, den 17. Oktober, wieder um 20 Uhr live hier bei Radio Blau mit Clemens Wackelschwanz, Wackenschwanz. Noch ein Veranstaltungstipp, Release-Party der DVD und CD zur Leipziger Liederszene wird am 2. Februar 2018 im Werk 2 stattfinden. Ja, und wann die zweite Sendung mit Heinz-Martin Benecke dann kommt, das müsst ihr mal im Internet nachgucken. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und wir machen dann noch eine. Bis bald. Tschüss euch. J'aime flâner sur les grands boulevards. Des soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard.